1. ICH sa einen weiteren mächtigen Engel vom Himmel herabsteigen, der in ein Wulk gehalt war und einen Regenbogen über seinem Haupttrag, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, waren sein Bein wie Führig Solen erschienen. 2. In seiner Hand hielt ein kleines, bereits Jeffnitz Butchen nahm ein imposante Haltung ein, in dem seinen rechten Fass auf das Meer und seinen linken auf das Festland setzte. 3. Steis einen gewaltigen Ruf aus, der dem Brüllen eins lohen glich, woraufhin die sieben Donner im Tieren eigenen Stimmen antworteten. 4. Als die sieben Donner gesprochen hatten, beabsichtigte ich, wort niederzu schreiben, doch ein Stimm aus dem Himmel weis mehen, dies Botschaften zu versiegeln und sie nicht schriftlich festzuhalten. 5. Daraufhin erhob der Engel, den ICH auf dem Meer und dem Landstehen sah, sein rechter Hand am Himmel empor. 6. Schwor bei dem Eugen Skopfer des Himmels, der Oder und des Meeres soe allem, was darin existiert, dass es nun kein weitere Verso Gerung mehr geben word. 7. Viel mehr word in den Tagen, in den in der siebter Engel sein Poson erklingen last, das Geheimnis Gottes wollend it sein, genor y o s seinen dienen, den Propheten, als frohe Botschaft mitgeteilt hat. 8. Die Stimme, die ich zu vor aus dem Himmel gehört hat, sprach ernüt zu mir und forderte mich auf, das Affinbuch aus der Hand des Engels zu nehmen, der auf dem Meer und dem Land stand. 9. ICH traten den Engel heran und batinem das Kleinbuch, woraufhin mir befahl, es zu essen, warnte mich jedoch, das is in meinem Magen bittersein word, obwohl es im Mund wie Honig schmeckte. 10. Nachdem ich das Buch aus der Hand des Engels entgegengenommen und verset hat, war es in meinem Mund tatsächlich sus wie Honig, doch kurz darauf verursachte es ein bittere Reaktion in meinem Magen. 11. Schließlich word mir mitgeteilt, das ICH ernüt prophetisch Botschaften über zahlreich Volker, Nationen, Sprachen und viel Koniger verkunden muss.